15. Kapitel. Gelesen von Scheikmar. Der Plan war also gelungen. Manarva hatte jetzt einen Vorwand, zum Essen zu kommen, ohne seiner Würde etwas zu vergeben. Er trat ins Zimmer mit der Miene eines unglücklichen Opfers feindlicher Gewalten und setzte sich an das schmale Ende des Tisches, Tarjanow gegenüber. Zwischen ihnen, an der Längsseite, nahm Alexandra Ivanova Platz, während die vierte Seite frei blieb. Die Hostienbäckerin selbst setzte sich fast nie mit ihrem Sohne zu Tisch, und auch jetzt begnügte sie sich damit, die Gäste zu bedienen, ohne mitzuessen. Die Alte war entzückt, ihren gelehrten Sohn wiederzuhaben. Freude und Kummer wechselten auf ihrem Antlitz, ihre Augenlider waren gerötet, die Unterlippe zitterte leise, und ihre alten Füßchen gingen nicht, sondern liefen in großer Hast, wobei sie unausgesetzt bemüht war, sich so zu stellen und zu wenden, dass man ihr Gesicht nicht sehen konnte. Die Gäste suchten, durch allerlei Listen der Alte zum Bleiben zu bewegen, und lobten ihre Kochkunst. Aber die Gute wies alles Lob zurück und meinte, sie verstünde nur, die allereinfachsten Speisen zu bereiten. Aber gerade diese einfachen Speisen schmecken uns ausgezeichnet. Ach, wie sollen sie schmecken? Bloß gesund sollen sie sein, sagt man. Aber Gott weiß, ob dem wirklich so ist. Varnava isst doch immer, was ich gekocht habe. Und sehen sie ihn bloß an. Ganz wie leer ist er. Brummte Varnava, sah die Mutter vorwurfsvoll an und schüttelte den Kopf. Ach Gott, was willst du wieder? Wirklich, Varnava, du bist leer. Sag das doch noch einmal, knurrte der Lehrer. Es ist doch nichts Kränkendes, Varnascha. Milch trinkst du morgen bis zur Unendlichkeit. Tee mit Weißbrot nimmst du auch bis zur Unendlichkeit. Braten und Grütze auch. Aber wenn du vom Tische aufstehst, bist du wieder leer, bis zur Unendlichkeit. Das ist doch sicher eine Krankheit. Ich sage dir schon, lieber Sohn, hör auf mich. Mutter, unterbrach sie der Lehrer zornig. Was ist da dabei, Varnascha? Ich sage dir, wenn du frühmorgens aufstehst, musst du beten, Herrgott, fülle meine Leere, und dann erst essen. Mutter, rief Varnava noch lauter. Was ärgerst du dich denn, Närrchen? Ich sage dir, du musst beten. Herrgott, fülle meine Leere. Und dann ein Stückchen geweihte Hostie essen, denn sie müssen wissen. Wandte sie sich an die Gäste. Ich hole mir immer für ihn und für mich hier ein Stückchen von der Hostie aus der Kirche, damit wir einst drüben in demselben Zelt sind. Aber er will es nie essen. Warum? Warum? Ihr wollt wissen, warum? Schön, weil ich mit euch nirgends zusammen sein will, weder in dieser noch in irgendeiner anderen Welt. Ehe noch der Lehrer diese Worte gesprochen hatte, erbleichte die Alte. Sie zitterte so, dass die beiden Fayence-Teller, welche sie in der Hand hielt, ihr entglitten und klirrend in Scherben zersprangen. Varnascha, rief sie, du sagst dich los von mir. Ja, ich sage mich los. Ihr seid mir auch hier schon zuwider. Und mich verlangt nicht im Mindesten danach, euch auch noch in jener Welt auf dem Halse zu haben. Suchte der Alte bitterlich weinend, ihn zu unterbrechen, und fing an, dicht vor seinem Gesicht in die Hände zu klatschen, damit sie seine furchtbaren Worte nicht höre. Jedoch Varnava schrie viel lauter, als seine Mutter klatschte. Da stürzte sie zum Heiligenbild und rief außer sich mit den gespreizten Fingern ihrer mageren Hände fuchtelnd, Hör ihn nicht, Gott, hör ihn nicht. Und dann fiel sie schluchzend in der Ecke vor dem Bilde zu Boden. Diese traurige und ganz unerwartete Szene hatte alle Anwesenden in Erregung versetzt, ausgenommen Prebonski. Der Lehrer blieb völlig ruhig und aß mit seinem gewöhnlichen, nie versagenden Appetit. Die Serpolova war aufgestanden und der Alten, welche aus dem Zimmer stürzte, gefolgt. Tarjanow sah durch die offene Tür, wie die Hostienbäckerin Alexandra Ivanova umarmte. Er stand auf, schloss die Tür und stellte sich ans Fenster. Prebonski aß ruhig weiter. »Wann fährt Alexandra Ivanova nach Hause?« fragte gemächlich kauend. »Sobald die Hitze nachlässt«, antwortete Tarjanow trocken. »Erst«, sagte Prebonski gedehnt. »Ja, der Barroso will sie hier noch aufsuchen.« »Der Barroso? Bei uns? In unserem Hause?« »Ja, in ihrem Hause. Aber er kommt nicht zu Ihnen, sondern zu Alexandra Ivanova.« Darjanow stand während des Gesprächs mit dem Rücken zu Bebonski und blickte den Hof hinaus. Aber bei den letzten Worten wandte er sich um und fügte mit einem kaum merklichen Lächeln hinzu: Es scheint, Sie haben eine Mordsangst vor Tabarosso. Ich? Angst vor Tabarosso? Ja, freilich, es sieht so aus, als wäre sogar die Nase ganz grün geworden, wie ich sagte. Er wolle hierher kommen. Meine Nase grün geworden? Ich versichere Sie, das kommt Ihnen nur so vor. Wie wenig ich ihn fürchte, will ich Ihnen heute noch beweisen. Der Gast ahnte nicht, was für kühne Gedanken in diesem Augenblick im verzweifelten Gehirn Vanarvas keimten und reiften. Der geneigte Leser aber soll es im nächsten Kapitel erfahren. Ende des 15. Kapitels, gelesen von Scheikmar.